Wissenschaft im Brennpunkt. We don't get everything that we want. Wir haben nicht alles bekommen, was wir wollten. Das sind Teile und Kompromisse. Aber das ganze vergangene Jahr haben wir gesagt, dass in Cancun die Grundsteine für das zukünftige Klimaabkommen gelegt werden. Und nun, tatsächlich nun, gehen wir hoffnungsvoll nach Südafrika. Der Delegierte des Inselstaates Malediven hatte Tränen in den Augen, als der Hammer fiel und der Vertrag der Internationalen Klimaschutzgemeinde auf dem UN-Klimagipfel im mexikanischen Cancun beschlossen war. Ein Schritt in die richtige Richtung, meint er. Und Professor Hans-Joachim Schellenhuber, Physiker und Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, erinnert daran, dass internationaler Klimaschutz auch ein Nein ist zum unverantwortlichen Umgang mit unserem Planet Erde. Ich habe das als Diktatur des Jetzt bezeichnet. Wir plündern die Vergangenheit, zum Beispiel in Form von fossilen Brennstoffen. Und wir plündern die Zukunftschancen der kommenden Generationen. Wir plündern eben die Vergangenheit und die Zukunft, um uns jetzt ein möglichst bequemes Leben zu machen. Nach uns die Sintflut. Genau das soll der internationale Klimaschutz verhindern, seit man um ihn streitet, auf UN-Klimagipfeln. Und die haben bisher nicht viel bewirken können. Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Die Weltklimakonferenzen auf dem Prüfstand. Von Pia Zimmermann. Things are changing. What we see here is there's a steady retreat since the end of the Little Ice Age, about 300 years ago. Die Dinge ändern sich. Was wir hier beobachten, das ist der Rückzug seit dem Ende der letzten Eiszeit. Und dieser Rückzug hat sich in den vergangenen 10 bis 20 Jahren massiv beschleunigt. Man sieht es vor allem an den Gletschern der Küste. Dort verlieren die Gletscher 2 Meter pro Jahr. Sie werden immer dünner. Es ist dramatisch. Was Guy Adema, Gletscherspezialist des Denali-Nationalparks in Alaska, da sagt, kann man kaum glauben, steht man an der Glacier Bay und sieht die gewaltigen Gletscher, die sich seit Jahrhunderten hier bis ins Meer hineinschieben. Was für eine majestätische Landschaft, die von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Und das ist noch nicht alles, was der 49. US-Bundesstaat an eisigen Gipfeln und Tälern zu bieten hat. Mitten im Land überragt der Mount McKinley mit seinen 6.194 Metern die gigantischen 100.000 Quadratkilometer Gletscher. Wer diese Pracht sehen will, der sollte bald dorthin reisen. Denn die arktischen Winter holen nicht mehr zurück, was die warmen Sommer am Nordpol Jahr für Jahr stehlen. Das Eis geht verloren, auf den Gletschern und im arktischen Meer, in der Beringstraße, in der Tschutschki und in der Burfordsee. Im Sommer bricht das Eis. Schollen schieben sich gegeneinander, aber diesen arktischen Sound, den hört man immer seltener. Seit Jahren werden Rekorde der Eisschmelze verzeichnet. Und am 8. September 2011 hat die Ausdehnung des arktischen Meereises ein historisches Rekordminimum erreicht. Mit einer Eisdecke von nur noch 4,24 Millionen Quadratkilometern ist das Minimum seit Beginn der Satellitenbeobachtungen 1972 und mit hoher Wahrscheinlichkeit seit dem letzten Klimaoptimum vor etwa 8000 Jahren gemessen worden. Außerdem war das Wasser des arktischen Nordatlantiks in den vergangenen 2000 Jahren noch nie so warm wie heute. Wenn dieser massive Erwärmungstrend im Meer und in der Luft anhält, wird das Auswirkungen auf das Klima weltweit haben. Der Meeresspiegel wird weiter steigen und Wetterextreme wie Trockenheit, sinnflutartige Regenfälle und Wirbelstürme werden weiter zunehmen. Die Folgen daraus werden nun auch im UN-Sicherheitsrat besprochen. Die Fakten sind klar. Klimawandel ist Realität und zwar auf eine gefährliche Art und Weise. Der Klimawandel bedroht den Frieden und die internationale Sicherheit. Ban Ki-moon, Generalsekretär der Vereinten Nationen, formulierte das im vergangenen Juli im UN-Sicherheitsrat. 7 Monate, nachdem sich die internationale Gemeinschaft auf dem UN-Klimagipfel im mexikanischen Cancun darauf geeinigt hatte, die Klimaerwärmung auf 2 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Es war ein überraschendes Ergebnis, nachdem der UN-Klimagipfel in Kopenhagen 2009 trotz großen Aufgebots aller mächtigen Regierungs- und Staatschefs keinen internationalen Klimaschutzvertrag zustande gebracht hatte. Nicht nur die Medien, sondern auch viele Wissenschaftler und Politiker hatten nach dem kläglichen Scheitern in Kopenhagen den UN-Klimaprozess für tot erklärt. Aber ein Jahr später, am 11. Dezember, trat in Cancun nach zähen Verhandlungen und durchstrittenen Nächten gegen 4 Uhr morgens ein sichtlich erleichterter Bundesumweltminister Norbert Röttgen vor die Mikrofone der deutschsprachigen Medien. Große Erleichterung, und ich glaube, dass es ein großer Erfolg ist. Ein großer Erfolg, weil auch der UNO-Prozess selbst, der internationale Prozess, der Verhandlungsprozess, in dem die Länder mit ihren unterschiedlichen Interessen, Ansichten zusammenkommen, aber eben doch zum Ergebnis fähig sind, wieder neue Lebendigkeit, neuen Schwung, neues Zutrauen gewonnen hat. Das 2-Grad-Ziel ist erstmalig offiziell von der Weltgemeinschaft anerkannt worden. Es gibt klare Entscheidungen zum internationalen Waldschutz, zur Technologiekooperation, zur langfristigen Finanzierung. Darum ist das, glaube ich, ein wirklich bedeutender Schritt für die Wiederbelebung des internationalen Klimaschutzprozesses. Worte eines Politikers, die darüber hinwegsehen lassen sollen, dass es noch immer keinen internationalen Klimaschutzvertrag gibt. Und das, obwohl der derzeit gültige, das Kyoto-Protokoll, Ende 2012 ausläuft. Immerhin, man gibt nicht auf und die Verhandlungen, das Ringen um eine völkerrechtlich verbindliche Vereinbarung gehen weiter. Das ist mehr, als die 194 Staaten erwarten konnten. Bleibt zu fragen, hat man das Ziel, den wirksamen Klimaschutz, wirklich fest im Auge oder kann man nur das Scheitern nicht eingestehen? Der nächste UN-Klimagipfel wird eine Antwort darauf geben. Er ist geplant für Dezember, diesmal im südafrikanischen Durban. Die 2000 Delegierten aus den Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention treffen sich also 4 Monate, nachdem zum ersten Mal der Klimawandel Thema im höchsten Gremium der internationalen Gemeinschaft war und zum ersten Mal im Protokoll des UN-Sicherheitsrats festgehalten wurde, was seit einem Jahrzehnt ein offenes Geheimnis ist. Knappe Ressourcen und Verteilungskämpfe infolge des Klimawandels können den Frieden in vielen Regionen der Welt nachhaltig gefährden. Schon jetzt sind solche Folgen der Klimaveränderung spürbar. Und zurzeit vor allem im Osten Afrikas zu beobachten. Dort sind mittlerweile 2 Millionen Menschen auf der Flucht und 12 Millionen Menschen leiden unter der Dürre und dem Hunger. Vor allem Menschen aus Somalia versuchen sich in den Norden Kenias, ins Flüchtlingslager Dadaab oder in den Süden Äthiopiens zu retten. So wie schon seit 8 Jahren Flüchtlinge des Bürgerkriegs in Darfur im Westen des Sudan Schutz und Nahrung an der Grenze zum Tschad suchen. Achim Steiner, der Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, kurz UNEP, hat eine wissenschaftliche Studie zur Lage der Umwelt in Darfur im westlichen Sudan in Auftrag gegeben. Das ernüchternde Ergebnis fasst er so zusammen. Dieser Bericht verdeutlicht, dass die Entwicklung in Darfur zumindest in manchen Bereichen ihren Ursprung auch in einer ökologischen Veränderung hat, die zum Teil wiederum mit dem Klimawandel zu tun hat. Verlust von Regenfall, größere Konkurrenz über Ressourcen, Entwaldung. Das heißt, die Menschen wurden zunehmend in ein Konkurrenzverhältnis zueinander getrieben. Und vielleicht die ernüchterndste Analyse ist, dass die Millionen von Flüchtlingen, die heute innerhalb des Sudans oder auch außerhalb in Flüchtlingslagern leben, nicht mehr die Möglichkeit haben, in ihr Land zurückzukehren, weil die Lebensgrundlagen durch ökologische Veränderungen und Zerstörung nicht mehr gegeben sind. Das gehört mit zu den dramatischsten Beispielen, die ich bis jetzt gesehen habe, wie Politik, Frieden, Konflikt und Umweltveränderung miteinander verbunden sind. Das Ergebnis der UNEP-Studie ist alles andere als überraschend. Wer im Staubgürtel Afrikas in der Sahelzone unterwegs war, weiß, was Trockenheit bedeutet und wie unwirtlich dieser Landstrich südlich der Sahara ist. Grün ist eine Farbe, die es dort kaum gibt. Aus dem Flugzeug sieht man nur auf staubiges Beige und Braun. In der Sahelzone ist der Niederschlag in den vergangenen 30 Jahren um 40% zurückgegangen. Klimaveränderungen, die hier Dürre bedeuten, führen aber in anderen Regionen der Welt zu Überschwemmungen oder zu Wirbelstürmen. Während die Klimaexperten der Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention seit 19 Jahren, also seit dem Erdgipfel in Rio 1992, über einen internationalen Klimaschutzvertrag verhandeln, ist für die Munich Re, die größte Rückversicherung der Welt, das Risiko durch den Klimawandel entscheidend für ihre Versicherungsgeschäfte. Sie muss Risiken richtig einschätzen, sonst ist die Existenz des Rückversicherers gefährdet. Professor Peter Höppe, der Leiter der Georisikoforschung, macht deutlich, welchen Stellenwert heute der Klimawandel bei der Risikoeinschätzung des Versicherers hat. Kein anderes Thema hat es zu einem solchen sogenannten strategischen Thema geschafft. Klimawandel ist aber auch noch mehr als nur die Tatsache, dass es wärmer wird, dass es vielleicht etwas mehr Naturkatastrophen gibt. Es ist ein Zeichen, dass die globale Entwicklung in eine Sackgasse läuft. Dem Versicherer unserer Versicherungen hat der Klimawandel im vergangenen Jahr einen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro eingebracht. Das Geschäft mit den Risiken von morgen hat die Munich Re offensichtlich gut im Griff. Nicht zuletzt, weil ihre Prognosen bestens abgesichert sind. Im Keller und auf dem Server des Münchner Hauptsitzes der Munich Re befindet sich mit 28.000 Datensätzen die weltweit umfangreichste Datenbank über Schäden durch Naturkatastrophen. NatCat Service nennt sich das Archiv, das Peter Höppe zur folgenden Bilanz für das Jahr 2010 befähigt. Die hohe Anzahl von wetterbedingten Naturkatastrophen passt zusammen zu sehr vielen Wetterrekorden, die wir in den letzten Jahren, aber gerade auch in 2010 registriert haben, aber auch mit dem, was die Klimamodelle als Folge des Klimawandels erwarten lassen. 2010 war geprägt durch viele Wetterrekorde. Die Hitzewelle in Russland, die bisher beispiellos war in der Geschichte Russlands, gefolgt von den Waldbränden und einer Todeszahl von 50.000 Toten. Die höchste jemals in Asien gemessene Temperatur in Pakistan im Mai gemessen, 53,5 Grad Celsius. Und dann das wichtigste Indiz für den Klimawandel, die wahrscheinlich höchste globale Jahresmitteltemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen vor etwa 130 Jahren. Die Daten des NatCat Service liefert die Munich Re auch dem IPCC, dem Intergovernmental Panel on Climate Change, dem Weltklimarat. Diesem wissenschaftlichen Rat geht es um die Ursachen, Risiken und Folgen, als auch darum, Vermeidungs- und Anpassungsstrategien auszumachen. Die Daten der Munich Re gehören zur Datenbasis der Klimafolgenforschung, die aber auch genährt wird durch die ungeheuren Mengen an Wetterdaten, die zum Beispiel auch NOAA, der Wetterdienst der USA, dem IPCC zur Verfügung stellt. Der Direktor des Erdsystemforschungsinstituts im US-Bundesstaat Colorado, Alexander McDonald, zeigt mit einer Multimedia-Show alles, was die Forscher an Erkenntnissen über das Klimageschehen zusammengestellt haben. Wie ein Film laufen grüne, braune und sandige Landmassen durch blaues Wasser. CO2-satte Atmosphären tauchen alles ins Rot der steigenden Temperaturen. Wirbelstürme rasen immer häufiger auch übers Land. Das sind Meeresstürme, Wirbelstürme. Sie stoßen an Afrika, laufen dann hier nach unten und hier an der Küste wieder hoch Richtung Europa. Wir nennen das thermohaline Zirkulation. Das geht hier entlang ganz Afrika und driftet in den Atlantik. Und wenn wir das hier sehen, dann verstehen wir, warum es in Europa warm ist. Der Grund ist, das warme Wasser wird aus dem Pazifik um Afrika herumgeleitet und dann nach Europa raufgewirbelt. Diese Zirkulation muss man als globales Förderband verstehen. Darüber werden nicht nur warme Wassermassen aus dem äquatorialen Raum nach Norden gewälzt, sondern auch die kalten aus Grönland zurück in die äquatorialen Gewässer transportiert. Das schmelzende Eis der Gletscher in der Arktisregion fällt als Eiswasser schwer nach unten und drängt dann zurück, dorthin, woher es einst gekommen ist. Professor Hans-Joachim Schellenhuber, Physiker und Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, erinnert daran, dass durch die Schmelze der Meeresspiegel weltweit ansteigt. Neu für ihn dabei ist, wenn Grönland verstärkt abschmilzt, und dafür spricht im Augenblick viel, wird seltsamerweise gerade das Wasser vor Grönlands Küsten sinken, nicht ansteigen. Das hat damit zu tun, dass die Eismassen, die jetzt noch in Grönland sich befinden, ja eine sehr große Schwerkraft ausüben. Das heißt, sie ziehen, im Englischen sagt man gravitational pull, sie ziehen das Wasser an. Wenn diese Eismassen schmelzen, geht auch die Gravitationswirkung verloren. Das Wasser wird quasi entlassen in Richtung Tropen. Und das bedeutet, dass beim Meeresspiegelanstieg von einem Meter gerade im Nordatlantik, Ostküste USA, Westküste Europas, der Meeresspiegel eher nicht steigen wird, weil dieser ganze Schwall in Richtung Pazifik und äquatorialen Atlantik gehen wird. Das heißt, die Pazifikinseln, insbesondere kleine Inselstaaten, werden auch in der Hinsicht die Verlierer des großen Klimaspiels sein. Und das ist eine ziemlich bestürzende Einsicht. Ob es tatsächlich zum Meeresspiegelanstieg von einem Meter oder mehr kommen wird, das hängt davon ab, ob die Klimaerwärmung ungebremst so weitergeht wie bisher oder ob die Staaten halten, was sie auf dem UN-Klimagipfel in Cancun versprochen haben. ob sie es schaffen, die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Das schaffen sie nur, wenn sie den Ausstoß an Treibhausgasen, vor allem an CO2, bis zum Jahr 2050 um 50% im Vergleich zum Jahr 1990 reduzieren. Das allerdings sieht im Moment ganz und gar nicht so aus. Die Vereinbarung im mexikanischen Cancun, der sogenannte Cancun-Akkord, ist nicht wirksam. Er verpflichtet die Staaten nicht, sondern setzt auf die freiwilligen Zusagen. Ottmar Edenhofer, einer der Vorsitzenden des IPCC und Professor für die Ökonomie des Klimawandels an der TU Berlin, zieht eine enttäuschende Bilanz. Wenn man die Frage stellt, wie weit wir weltweit die Emissionen reduziert haben, dann muss man eigentlich ein recht katastrophales Ergebnis berichten. Die Emissionen steigen und sie steigen mit zunehmender Wachstumsrate. Also wir sehen international in keiner Weise eine Wende. Sicher, Deutschland hat seine Emissionen um 25% reduziert. Und auch Großbritannien hat mit 17% minus sein Reduktionsziel von -12% übererfüllt. Aber Kanada, Japan und auch die USA sind wie Spanien und Italien haltlos in ihrer Steigerung des CO2-Ausstoßes. Und Chinas Wirtschaftswachstum von 10% im Jahr 2010 beeindruckt nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, sondern auch diejenigen, die den damit verbundenen, rasant steigenden Ausstoß von Treibhausgasen im asiatischen Staat beobachten. China-Kenner Edenhofer ist überzeugt davon, dass es in den nächsten 6 Dekaden in China, in Indien, in allen Schwellen- und Entwicklungsländern keine Alternative zum Wirtschaftswachstum geben wird. Denken Sie etwa dran, in China, da sollen noch 500 Millionen Menschen in die Mittelschicht katapultiert werden. Das ist eine große Aufgabe. Und wenn das nicht passiert, wird China mit einem großen sozialen Sprengstoff konfrontiert sein. Ähnliches gilt in Indien. Also ich bin schon der Auffassung, dass die generelle Verabschiedung vom Wirtschaftswachstum eine typisch eurozentrische Perspektive darstellt. Und diese Perspektive wird nicht geteilt von vielen in Indien und in China. Und wer in China und Indien mehrfach war, der weiß, dass dort gewaltige Infrastrukturentscheidungen nötig sind. Dort ist wichtig, dass die Infrastrukturentscheidungen so gefällt werden, dass sie sich nicht auf einen Pfad festlegen, wo für die nächsten 5 Dekaden die Emissionen steigen müssen. Das ist dort die große Herausforderung. Sprich, China und auch der Rest der Welt muss das Wirtschaftswachstum vom Ausstoß der Treibhausgase abkoppeln. Wie das möglich ist, darüber machen sich mittlerweile alle Ökonomen Gedanken. Auch der Direktor des IFO-Instituts, Professor Hans-Werner Sinn, lässt keinen Zweifel daran, dass die Klimaerwärmung die größte Herausforderung unserer Zeit ist und der Markt von außen geregelt werden muss. Man muss hart verhandeln. Man muss den Chinesen klar machen, wir meinen das jetzt ganz ernst, sie müssen sich beteiligen an einem weltweiten Klimaabkommen, wo sie verbindlich ihre Mengen einschränken, beziehungsweise teilhaben an einem Emissionshandelssystem, welches von der UNO weltweit realisiert wird. Wir haben ja ein solches System schon heute. Es ist nicht so utopisch, wie sich das anhört. Seit 2008 gibt es das. Aber es macht, wie gesagt, nur einen Teil der Länder mit. Deutschland ist dabei, die EU-Länder auch, China aber nicht, Amerika nicht und viele wichtige Länder nicht und nur 30% der Emissionsmengen werden erfasst. Wir müssen dieses schon vorhandene System ausdehnen auf 100% und die Chinesen reinholen. Dann haben wir die Gesamtausstoßmenge der Welt im Griff und können sie so steuern, dass wir halt klimapolitisch keine Probleme kriegen. Was für China gilt, das gilt auch für alle anderen Staaten, auch für die USA, denn sie sind auf Platz 2 der Emittenten von Treibhausgasen. Während China mit knapp 20% der Erdbevölkerung für 22% des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist, müssen die USA mit nur 4,5% der Erdbevölkerung für 19% gerade stehen. Und das bedeutet, dass der Pro-Kopf-Ausstoß eines US-Bürgers 4-mal so hoch ist wie der eines Chinesen im Durchschnitt, versteht sich. Aber daraus zu schließen, China habe noch was gut in dieser Rechnung, verbietet die galoppierende Klimaerwärmung. Denn wenn die Weltgemeinschaft ihre Vereinbarung einhalten und die Klimaerwärmung auf 2 Grad Celsius begrenzen will, dann darf bis zum Jahr 2050 jeder Erdenbürger nur noch 1,5 Tonnen CO2 pro Jahr in die Luft pusten. Mit 4,6 Tonnen pro Kopf liegen die Chinesen heute schon weit über dem Maximalwert. Auch Deutschland wird mit seinen 10 Tonnen pro Kopf noch einiges reduzieren müssen. Professor Hans-Joachim Schellenhuber macht deutlich, was passieren würde, wenn die Klimaerwärmung ungebremst so weitergeht. Dem, was die einzelnen Staaten quasi nach dem freiwilligen Prinzip an Klimaschutzmaßnahmen zugemeldet haben, dann werden wir in den Bereich 3, 4 Grad Erwärmung global in diesem Jahrhundert kommen, gegenüber vorindustrieller Zeit. Aber dann weitergedacht bis 2300, das sind jetzt neue Rechnungen, auch zum Teil hier durchgeführt, würden wir in einem Bereich von 6 bis 8 Grad Erwärmung vorstoßen. Und das wäre eine völlig andere Welt. Das wäre natürlich nicht das Ende der Menschheit, aber es wäre ein Ende der Zivilisation, so wie wir sie kennen. Weil all die erwähnten extremen Wetterlagen mit ihren Folgen die Bevölkerung zu großen Veränderungen in ihrer Lebensweise, ja auch zum Verlassen ihrer Heimat zwingen wird. Das führt zu Flüchtlingsströmen, die nicht nur regional begrenzt sein werden. Nicht nur untergehende Inselstaaten wie Tuvalu müssen neuen Lebensraum für ihre Bevölkerung finden, sondern Staaten müssen die Klimaflüchtlinge auch aufnehmen. Die internationale Gemeinschaft wird nicht nur Umsiedlungen finanziell unterstützen, Anpassungen an die veränderten Klimabedingungen möglich machen, sondern auch kriegerische Auseinandersetzungen um fruchtbares Land oder sauberes Trinkwasser schlichten und militärisch beenden müssen. Professor Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, macht am Beispiel Afrika deutlich, was auf die internationale Gemeinschaft und das heißt auf uns zukommt. Das südliche Afrika wird betroffen sein von der Trinkwasserproblematik, es wird betroffen sein von der Ernährungsproblematik, es wird betroffen sein von der Migrationsproblematik. Und diese Region hat schon heute in all diesen drei Bereichen enorme Schwierigkeiten. Und jetzt packen Sie das ganze Päckchen dann nochmal mit drauf, dann könnten wir es mit zerfallenden Regionen zu tun haben. Das wird sich übersetzen in Herausforderungen an das internationale System, die sich gewaschen haben. Nicht nur in Afrika, auch in Asien und in Südamerika gibt es Regionen, deren Zukunft auf dem Spiel stehen. Vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer müssen sich auf große Veränderungen vorbereiten. Sie liegen vor allem in den Tropen und gerade dort werden nach einer Modellstudie bis 2100 auf 39% der globalen Landflächen völlig neuartige Klimate entstehen. Mit den massiven Veränderungen in den Polargebieten könnten auf 48% der Landflächen die bisherigen Klimate verschwinden und durch andere ersetzt werden. Landwirtschaftliche Nutzflächen werden abnehmen und das bei wachsender Weltbevölkerung. Das bedeutet, es geht um intelligentes Management in der Land- und Wasserwirtschaft, in der Entwicklung von Infrastrukturen und das heißt auch in der Entwicklung der Energieversorgung. Das bedeutet, dass alle nachhaltiger mit Ressourcen umgehen müssen und ihr wirtschaftliches Wachstum vom Ausstoß des Treibhausgases abkoppeln müssen, Industrie wie Schwellen- und Entwicklungsländer. Die Energiewende ist dabei der Schlüssel und Deutschland will ein Vorbild werden. Einfach ist das nicht, sagt Ottmar Edenhofer, der Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Wenn wir dann zum Beispiel darüber nachdenken, ob Deutschland den Atomausstieg sinnvoll bewältigt, war eben mein Vorschlag zu sagen, wir bräuchten einen Rat für nachhaltige Klima- und Energiepolitik, der die Ziele aufnimmt, aber dann eben regelmäßig berichtet an die Exekutive, an das Parlament, an die Öffentlichkeit, ob diese Ziele überhaupt erreicht worden sind, warum sie nicht erreicht worden sind. Ich glaube, das kann man nur realisieren, wenn man das Ganze eben als einen Lernprozess begreift. Diesen Lernprozess, den wollen China und auch die anderen aufstrebenden Staaten abwarten. Das sei die Aufgabe der Industrieländer, die die Hauptverantwortung für die Klimaerwärmung tragen, argumentieren sie und verweigern sich Verpflichtungen bei den Verhandlungen auf UN-Klimagipfeln einzugehen. Vor allem, solange die USA nicht bereit sind, ihren CO2-Ausstoß verpflichtend zu reduzieren. Auch wenn Todd Stern, der oberste Klimaverhandler des US-Präsidenten Barack Obama, die Einigung von Cancun mit unterschrieben hat, werden die USA sich nicht bewegen, wenn es China nicht auch tut. Das macht Todd Stern in einem Hintergrundgespräch im US-Außenministerium in Washington deutlich. China ist äußerst wichtig in diesen Diskussionen. Schauen wir uns die Realität an. China hat nicht nur die USA im Wirtschaftswachstum überholt, sondern ist längst auch der größte Emittent des Treibhausgases CO2. Die Tragödie ist, dass unsere Kurven der CO2-Emissionen und die aller entwickelten Staaten relativ flach bleiben, während die Chinas in Sprüngen nach oben schnellt, weil sie eine sehr erfolgreiche Wirtschaft haben. Bei allem Respekt dafür, aber wir können das Problem nicht lösen. Wir können das 2-Grad-Ziel nicht erreichen, indem wir China so weitermachen lassen. Während sich die USA und China in einem Patt bewegungsunfähig gegenüberstehen, steigt der Ausstoß der Treibhausgase kontinuierlich an. 2010 wurden nach Angaben der Internationalen Energieagentur 30,6 Gigatonnen CO2 ausgestoßen, so viel wie nie zuvor. Um das 2-Grad-Ziel einzuhalten, dürften die Emissionen bis 2020 nicht mehr steigen. Angesichts des Energiehungers allein in China ist das unrealistisch. Man muss die Frage stellen, was können dann UN-Klimagipfel noch erreichen? Der Ökonom Edenhofer setzt auf die Überprüfung der Umsetzung von vereinbarten Zielen, den Zielen der Action Plans. Ja, ob diese Action Plans nichts bringen, ist durchaus eine offene Frage. Diese Pläne zeigen die Bereitschaft der Regierungen, aber die Regierungen haben offensichtlich große Schwierigkeiten, diese Pläne umzusetzen. Solange nationale Ziele nicht ernsthaft verfolgt, nationale Interessen die internationalen Verhandlungen auf Klimagipfeln bestimmen, ist eines klar. Der politische Wille für die Wende fehlt. Mit anderen Worten, die internationale Gemeinschaft ist seit dem UN-Klimagipfel in Kyoto keinen Schritt weitergekommen. Sie hörten, nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Die Weltklimakonferenzen auf dem Prüfstand. Von Pia Zimmermann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks, Redaktion Gerd Pasch.